Fünftens. Die menschlichen Fähigkeiten hängen fast ausschließlich von Bildung und Erziehung ab. Das Postulat. Grundsätzlich muss einmal Folgendes festgehalten werden. Wo es um das Wesen, die Fähigkeiten und die Eigenschaften von Menschen geht, muss die Naturwissenschaft schweigen. Es ist schlimm genug, dass man heute Zuchtstiere nach ihrer DNA aussucht und dass das sogar funktioniert. Ihre Nachkömmlinge sind einfach gesünder und geben mehr Milch. Bei der Natur des Menschen dagegen hat die Naturwissenschaft nichts zu suchen. Da ist die Umwelt alles, und es ist einfach ein Gebot der Moral anzunehmen, dass jeder Mensch bei Geburt ein Blank Slate ist, eine leere Schiefertafel, bei der alles im Wesentlichen von den gesellschaftlichen Bedingungen abhängt. Wie schön, dass die Mehrheit der Medienleute gar nicht die Sachkunde und auch nicht das Interesse hat, diese moralisch einwandfreie Feststellung zu hinterfragen. Die verhaltensgenetische Zwillingsforschung, die die Erblichkeit von Intelligenz durch Untersuchungen an Zwillingen beweisen will, erinnert fatal an die tödlich endenden Zwillingsexperimente des KZ-Arztes Josef Mengele. Schon aus diesem Grund sind ihre Ergebnisse moralisch unakzeptabel. Ganz zu Recht hat Hillary Putnam darauf hingewiesen, dass schon das ganze Konzept von menschlicher Intelligenz Teil einer elitistischen Sozialtheorie ist. Damit werden benachteiligte Gruppen, handle es sich um Klassen, Rassen oder Frauen, ausgegrenzt. Ein Intelligenzkonzept, das eine Rangordnung von Begabungen aufstellt, ist grundsätzlich abzulehnen. Normale Menschen, Zitat, können alles tun, das in ihrem Interesse liegt, wenn sie nur ausreichend motiviert sind und zusammenarbeiten. Zitat Ende. Die Unterschiede beim Bildungserfolg teilen in Deutschland weitgehend Lebenschancen zu. Sie sind die größte Quelle von Ungleichheit. Das ist ein unerträglicher Zustand. Zwar gibt es gewisse Unterschiede im natürlichen Lerntempo der Menschen, aber eine nennenswerte angeborene Lernerschwernis existiert nur für eine ganz kleine Gruppe von geistig Behinderten. Allen übrigen kann man vom angeborenen Potenzial her fast alles beibringen. Praktisch jeder hat bei richtiger Bildung das Zeug zum Richter, Arzt oder Ingenieur. Dass die Kinder bestimmter Schichten bei diesen und ähnlichen Berufen überdurchschnittlich vertreten sind, beweist schlagend die grundsätzliche soziale Schieflage des ganzen Systems. Intelligenztests zum Beispiel messen vor allem die Auswirkungen von Privilegierungen auf die geistigen Fähigkeiten. Sie stabilisieren das System, anstatt es zu verändern, und waren deshalb ganz zu Recht in der Sowjetunion und allen sozialistischen Staaten verpönt. Sogenannte besondere Begabungen sind bei Kindern aus der Mittel- und Oberschicht zumeist ein Klassenkonstrukt. Sie lassen sich vor allem durch das Aufwachsen in privilegierten Lebensumständen erklären. Dadurch haben viele sogenannte Leistungsträger in ihrer Kindheit und Jugend Wettbewerbsvorteile erfahren, die rein moralisch gesehen illegitim sind. Das geht schon während der Schwangerschaft los. Die Mütter aus sozial privilegierten Schichten rauchen nicht und enthalten sich des Alkohols. Außerdem kochen sie selbst und ernähren sich gesund. Die anderen dagegen, zum Beispiel arbeitslose Alleinerziehende, sehen sich gezwungen, ihre soziale Deprivation durch Genussmittel zu kompensieren. Außerdem raubt ihnen ihr schmales Budget die Möglichkeit, Biowaren zu kaufen. Der Ausgrenzungscharakter ihrer sozialen Lage hindert sie zudem daran, die zum Kochen nötige Entschlusskraft aufzubringen, zumal ihre Mütter ihnen gar nicht beigebracht haben, wie das geht. Wegen aller dieser Umstände, an denen sie gar keine Schuld haben, erfahren ihre Kinder schon im Mutterleib ungünstigere Bedingungen und kommen möglicherweise bereits mit einem Handicap auf die Welt. Schon im frühkindlichen Alter vergrößert sich diese Benachteiligung weiter, weil die sozial privilegierten Schichten mit ihren Kindern mehr spielen und reden und ihnen ein anregungsreicheres Umfeld bieten, sodass sich schon im zweiten und dritten Lebensjahr eine wachsende Intelligenzlücke zeigt. Der soziale Egoismus der privilegierten Schichten führt dazu, dass diese ihre Kinder im Vorschulalter nur in qualitativ gute Einrichtungen geben, wo auch die anderen Kinder Deutsch können und adäquate Spielpartner vorhanden sind. Notfalls zahlen sie sogar viel Geld dafür. Dazu meint Martin Peters vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Hamburg, das grenzt aus und sprengt am Ende eine ganze Gesellschaft. Finden sie keinen guten Kindergarten, so bleiben die Mütter der privilegierten Schichten doch glatt zu Hause und fördern dort täglich ihre Kleinkinder, indem sie zum Beispiel mit ihnen schwimmen gehen, ihnen vorlesen und den Fernsehkonsum strikt begrenzen. Zur Sicherung der Privilegierung ihrer Kinder machen sie sogar Kompromisse mit der Frauenemanzipation und begeben sich in eine verwerfliche Abhängigkeit vom Einkommen ihrer Männer. Da kann es nicht ausbleiben, dass sich die Vorteile der Kinder von sozial Privilegierten bis zum Beginn der Schule weiter vergrößert haben. Sie haben mehr Vorwissen und einen besseren Sprachschatz. Wegen des ständigen Drills durch ihre ehrgeizigen Eltern ist auch ihr Sozialverhalten angepasster, so dass sie häufig bei den Lehrern beliebter sind. Weil sie sich öfter melden, werden sie auch öfter drangenommen. Außerdem achten ihre Eltern zu Hause darauf, dass sie die Hausaufgaben machen und ausreichend üben. Durch das gemeinsame Lernen in der Grundschule könnten immerhin die Vorteile, die den Kindern der sozial Privilegierten zugeschanzt werden, an die anderen weniger Privilegierten weitergegeben und so gleicher und gerechter verteilt werden. Die Kinder der sozial Benachteiligten könnten sich von den Kindern der sozial Privilegierten einiges abgucken. Leider entziehen sich viele sozial Privilegierte dieser selbstverständlichen Bürgerpflicht. Trotz der Vorteile, die ihre Kinder sowieso schon haben, sind sie unsolidarisch und versuchen, ihre Kinder mit allen Mitteln an sogenannten guten Schulen unterzubringen. Wie sollen denn die Kinder der deutschen Unterschicht oder von Türken und Arabern noch gutes Deutsch oder überhaupt Deutsch lernen, wenn sie so im Stich gelassen werden? Ganz zu Recht klagt die Philosophin und Gerechtigkeitsforscherin Lisa Herzog: Das Bemühen bildungsbürgerlicher Eltern um den eigenen Nachwuchs wird insgesamt zu einer Bedrohung für einen der zentralen Werte demokratischer Rechtsstaaten, die Chancengleichheit. So bleibt es nicht aus, dass sich die Unterschiede beim Übergang in die Sekundarstufe weiter vergrößert haben. Hier beginnt aber erst der eigentliche Kulturkampf. Die meisten sozial Privilegierten halten nämlich daran fest, dass ihr Kind auf ein Gymnasium soll und dazu noch auf eines, wo so viel gelernt wird, dass die Kinder der sozial Benachteiligten gar nicht mitkommen. Das ist Klassenkampf durch Leistungsdruck und Notenterror. Nur gut, dass die Bundesländer eines nach dem anderen daran gehen, das Gymnasium entweder abzuschaffen oder seine Inhalte so zu verändern, dass am Ende auch 80% der Schüler Abitur machen können. Am weitesten sind hier Berlin und Bremen. Nordrhein-Westfalen holt aber mächtig auf. Auch in Baden-Württemberg scheint sich einiges zu bewegen. Dort wird jetzt dem Leistungsvorsprung des Gymnasiums systematisch der Garaus gemacht. Andere Vorteile der sozial Privilegierten treten hinzu. Viele schicken ihre Kinder an ausländische Schulen, andere nehmen teil an Schüleraustauschprogrammen. So kann es sein, dass die einen mit 16 Jahren fließend Englisch reden, während die anderen Mühe haben, "I can't get no satisfaction" ins Deutsche zu übersetzen. Das bringt natürlich später in den globalisierten kapitalistischen Unternehmen ganz ungerechtfertigte Nachteile bei den Jobchancen und Beförderungsaussichten mit sich, die erneut die Klassenschranken verfestigen. Angesichts dieser Unterschiede ist es umso wichtiger, dass wir endlich die Maßstäbe reformieren, an denen wir Bildungserfolg messen. Im Mittelpunkt müssen dabei Gleichheit und Gerechtigkeit stehen. Diese misst man am besten am Grad der Verbreitung höherer Bildungsabschlüsse. Das Ziel ist erreicht, wenn alle Abitur machen und es praktisch keine Bildungsabbrecher mehr gibt. Wenn überzogene Anforderungen an die Lesefähigkeit, an Mathematikkenntnisse oder Fremdsprachenbeherrschung dabei im Wege stehen, so müssen eben die Anforderungen angepasst werden. Auch Noten, die nach Leistung differenzieren, müssen abgeschafft werden. Sie sind sowieso nur ein Vorwand zur Errichtung neuer Klassenschranken. Weil wir das Abitur für alle wollen, reicht künftig auch der Einheitslehrer. Studienräte und Grundschullehrer kriegen grundsätzlich eine vergleichbare Ausbildung und müssen natürlich auch gleich bezahlt werden. Wer Physik in der Oberstufe unterrichtet, ist ja schließlich nichts Besseres als jemand, der den Erstklässlern den Zahlenraum bis 10 erklärt. Keinesfalls darf der Bildungserfolg gemessen werden an irgendwelchen Leistungsindikatoren wie den IGLU, TIMSS oder PISA-Tests für Lesen, Mathematik oder Naturwissenschaften. Damit werden die Schüler in einen Anforderungswettbewerb geschickt, der ihr Feld immer weiter auseinanderzieht, also die Ungleichheit fördert. Ungleichheit statt Gleichheit ist immer wieder die Folge einer verfehlten Orientierung des Bildungssystems am Leistungsprinzip. Wer sich im Bildungssystem vorrangig an Leistung orientiert, erweist sich damit als Feind des gesellschaftlichen Fortschritts. Für Deutschland gilt nämlich, je rückschrittlicher ein Bildungssystem ist, desto besser sind die Werte bei PISA, TIMSS und IGLU. Darum stehen die rückschrittlichen Sachsen und Bayern an der Spitze und die fortschrittlichen Bremer und Berliner am Ende der Rangliste. Das zeigt ganz klar, wir müssen uns im Bildungssystem zwischen Leistung und Ungleichheit einerseits und Gerechtigkeit und Gleichheit andererseits entscheiden. Da darf die Entscheidung im Zweifel nur für Gleichheit und Gerechtigkeit fallen. Um dies zu erreichen, muss das Bildungssystem fest in staatlicher Hand bleiben. Alle Privatisierungstendenzen müssen unterbunden werden. Verantwortungsbewusste Bildungsforscher machen sich ganz zu Recht Sorgen, wie man es verhindern kann, dass die sozial Privilegierten ständig die Bildung ihrer Kinder auf eine Art fördern, die neue Ungleichheit schafft. Wenn man nicht aufpasst, unterlaufen sonst die gebildeten Schichten die Demokratisierung der Gymnasien durch das Ausweichen auf bilinguale Schulen oder gar private Schulen, wo ihre Kinder mehr lernen, mit der Folge, dass sie später in anspruchsvollen Berufen stärker vertreten sind. England und die USA müssen uns hier warnend vor Augen stehen. Dort schneiden die Absolventen von Privatschulen bei den Testverfahren für die Hochschulen weit überdurchschnittlich ab. Damit wird in jeder Generation neue soziale Ungleichheit produziert und der Aufstieg durch Bildung behindert. Deshalb gibt es nur einen Weg. Wir müssen die Zulassung zu Studienfächern und später die Examina schichtenabhängig quotieren. Extrem gleichheitsfeindlich wäre jede besondere Förderung von Begabten. Der Bildungsforscher Nils Berkemeier von der Universität Jena, Mitautor der Bertelsmann-Studie Chancenspiegel 2013, meint zu Recht, es schade den Begabten nicht, wenn sie zusammen mit den Unbegabten lernen. Und er warnt vor einer Elitenförderung, dass wir die, Zitat, besonders begabten und pfiffigen Schüler an geheimen Standorten zusammenpferchen, wo sie dann ungestört wilde Dinge machen. Elite-Gymnasien wären jedenfalls nicht der Weg, den ich präferieren würde. Zitat Ende. Indem wir Lernziele individualisieren und alle allgemeinen Erfolgsmaßstäbe abschaffen, können wir auch das geistig behinderte Kind ohne weiteres zum Abitur führen. Während der eine seine Klausur in Vektorrechnung schreibt, muss der andere eben in der Abiturprüfung seine Fertigkeit beim Addieren und Multiplizieren im Zahlenraum bis 1000 belegen. Das wäre endlich praktizierte Bildungsgerechtigkeit. Zitat: Zieldifferenziertes Lernen ist das Zauberwort, das letztlich nichts anderes bedeutet als die endgültige Verabschiedung des Leistungsprinzips aus der Schule. Zitat Ende. Diese Kritik des Didaktikers Hans-Peter Klein ist aus der Sicht einer fortschrittlichen, gleichheitsorientierten Bildungspolitik tatsächlich ein großes Lob. Natürlich darf die Demokratisierung des Bildungswesens beim Abitur nicht stehen bleiben, sondern muss an den Hochschulen fortgesetzt werden. Deshalb ist es sehr zu begrüßen, dass beispielsweise mittlerweile 90% der Studenten im Diplomstudiengang Biologie wegen der Aufweichung der Leistungskriterien mit gut oder sehr gut abschneiden. Es bleibt aber auch noch viel zu tun, denn bei der juristischen Staatsprüfung erreichen nach wie vor nur 7% ein gut und sehr gut. Die Rechtswissenschaften waren eben immer schon ein Hort der Reaktion.